etwas, mit dem ich seit 4 Jahrzehnten selbst kämpfe. Seit etwa 4 Jahrzehnten bin ich für die Kranken, habe tausende Wunder gesehen und es ist ein permanentes inneres Überwinden. Und ich werde dir sagen, warum. Und ich werde dir sagen, wie ich das Problem löse. Ich denke, dass eines der Probleme ist, dass wir, ich meine, die Angst, die wir haben, wenn nichts geschieht, die habe ich abgelegt, weil ich habe, das habe am Anfang, ganz am Anfang war es so, ja, was ist, wenn nichts geschieht? Und dann habe ich gemerkt, habe ich einfach gesagt, ja, was ist, wenn was geschieht? Also von dem her habe ich das abgelegt. Aber ich glaube, eines der größten Probleme ist Folgendes. Die meisten Leute, für die wir beten, dass sie geheilt werden, die sind Christen. Und da ist das größte Problem. Warum ist da das größte Problem? Weil es ist etwas ganz anderes, ob ich für jemanden bete, der nicht Christ ist, oder ob ich für jemanden bete, der Christ ist. Und ich werde sagen, warum da etwas anderes ist. Die Bibel hat ganz klar gesagt, dass wenn wir die Hände auf die Kranken legen, die werden geheilt werden. Aber das spricht nicht davon, dass wir die Hände auf die kranken Christen legen sollen. Das ist nicht der Kontext. Der Kontext ist klipp und klar, Markus Kapitel 16. Das spricht vom Predigen des Evangeliums. Und diese Zeichen werden folgen. Und Jesus sagt ganz klar, und ich lehre das auf unserer Schule des Prophetischen Übernatürlichen, da gibt es eine ganze Anzahl Bibelstellen, also viele Bibelstellen gibt es da wirklich, wo das Evangelium gepredigt wird und das Heilen der Kranken ist ein Zeichen, ein Beweis, eine Bestätigung, wo Gott sagt, ich stehe zu dem Evangelium. Und in dem her, wenn ich für einen Ungläubigen predige und das Evangelium ihm weiterteile und ich für seine Krankheit bete, hat das nichts mehr mit seinem Glauben zu tun. Das hat nur mehr dazu zu tun, Jesus hat mir versprochen, er bestätigt das Predigen des Evangeliums, indem es das Wunder freisetzt. Und da ist nur mehr mein Glauben. In dem Augenblick, wo ich aber jetzt für einen Christen bete, der Christ muss ja das in Besitz nehmen, ergreifen, annehmen, was Jesus bereits für ihn getan hat. Ich kann das nicht für ihn annehmen. Das Beste, was ich tun kann, ich kann Kanal sein, um ihm helfen, das zu ergreifen. Und in dem Augenblick, und ich habe das sehr oft so erlebt, also wirklich sehr oft so erlebt, dass ich für Menschen gebetet habe und ich spürte physisch die Kraft Gottes rausfließen aus meinen Händen und die sprang zurück auf mir. Und am Anfang hat mich das völlig verwirrt. Und ich habe gesagt, ja, was ist das? Und er hat gesagt, ja, du gibst die Heilung im Glauben, aber der greift den Glauben nicht. Und genau aus diesem Grund haben so viele Christen auch Widerstände, Hemmungen. Ja, was ist, wenn ich bete und nichts geschieht? Und da müssen wir für uns gegenüber sehr ehrlich sein. Habe ich wirklich im Glauben gehandelt und im Glauben gebetet? Oder so wie du sagst, mit Zweifel. Ja, was ist, wenn nichts geschieht? Das ist Zweifel. Den müssen wir überwinden. Wir müssen sagen, mein Auftrag oder meine Aufgabe ist es einfach, für diesen Kranken jetzt zu beten, den Krankheitsbefehl zu gehen. Seine Aufgabe ist es, das zu ergreifen. Und ich kann seine Aufgabe nicht übernehmen. Ich kann nur meine Aufgabe übernehmen. Manchmal ist es so, dass derjenige, für den gebetet wird, zweifelt, aber der betet auch zweifelt. Der betet halt, weil es das christliche Pflicht ist. Wenn er mich bittet, für ihn zu beten, muss ich halt beten. Dann müssen die uns selbst wirklich beim Riemen reißen, müssen sagen, wenn ich ehrlich bin, habe ich gebetet, weil als einfach so macht man als Christ. Aber ich habe nicht wirklich geglaubt. Also wir müssen glauben, dass wirklich die Autorität Christi durch uns wirkt, aber der andere muss auch glauben, es im Glauben zu ergreifen, anzunehmen. Und wenn wir das mal in unserem Herzen gegriffen haben, dass ich bin verantwortlich dafür, dass ich glaube, nicht verantwortlich dafür, dass ich das für ihn ergreife, das muss er machen. Und es gibt christliche Prediger, die beten für Christen gar nicht mehr. Also es gibt Heilungsevangelisten, die beten für Christen gar nicht mehr. Die haben gesagt, ich bete für keinen Christen, der Christ soll es selbst ergreifen. Und ich denke, das ist der falsche Weg. Warum? Weil ich will ja Instrument sein in der Hand Gottes, um den anderen helfen, doch heil zu werden. Gott will immer, dass jeder heil wird. Da gibt es für mich gar keine Frage. Also du findest in der Bibel nichts, was dagegen spricht. Und von dem her, ich muss einfach immer wieder sagen, ich muss mich ständig darin üben, selbst mir bewusst zu machen, egal für wen ich bete, Jesus will, dass der jetzt gesund wird. Und wenn er Christ ist, dann muss ich dem halt auch immer wieder lehren. Hör zu, ergreift den Glauben. Smith Wigglesworth zum Beispiel war so extrem, der hat für keinen Menschen zweimal gebetet. Der hat sich geweigert. Einmal kam ein Mann wieder zu beten, der hat ihn erkannt, der hat ihn weggeschickt, hat gesagt, du bist geheilt, du bist zu dumm, es zu begreifen, geh. Ich denke, ich denke nicht, dass ich das so machen würde. Also ich bin eher die Person, der mit Liebe, Mitleid und Geduld den Menschen hilft, doch das zu ergreifen, was ihnen gehört. Ich tendiere eher in diese Richtung. Aber er hat recht vom Ansatz her. Nämlich, was hilft es, wenn der Glauben von Smith Wigglesworth groß genug ist, Tote aufzuwecken, aber der, für den er betet, diesen Glauben nicht ergreift? Was hilft das? Und ich denke, da ist eben das Problem. Wir müssen nur sehen, dass wir wirklich glauben, Jesus will, dass er geheilt ist, er will durch mich wirken und ich werde meinen Teil tun. Und ich bin nicht verantwortlich für den Teil des anderen. Und mit dieser Diskrepanz lebe ich seit Jahrzehnten. Ich wünschte mir so sehr, ich habe zu Herrn, ich weiß nicht, hunderte Male gesagt, Herr, ich wünschte mir so sehr, dass einfach mein Glaube auch den heilt, wo gar kein Glaube ist. Ich wünschte mir das so sehr einfach für den Kranken. Manchmal ist eben wirklich die Gaben oder die Wirkungen des Geistes, die sind manchmal wirksam, wo einfach die Gabe des Glaubens, wir nennen es Gaben, es sind ja keine Gaben, aber die Auswirkungen des Heiligen Geistes sich manifestieren und trotz seines Unglaubens wird er geheilt. Wunderschön. Aber das ist nicht die Regel, das sind eben die Ausnahmen.